Erster Glaube ist die Sicherheit für das, was man hofft. Glaube ist die Gewissheit über Dinge, die man nicht sieht. Zweiter, deswegen wurden die Menschen von früher gelobt. Dritter, durch Glauben wissen wir, dass Gott die Welt mit seinem Wort gemacht hat. Die Dinge, die wir sehen, kamen nicht aus Sichtbarem. Vierter, Abel brachte Gott durch Glauben ein besseres Geschenk als Kain. Gott sagte, dass Abels Geschenk gut war. Deshalb wurde Abel als gerecht bezeichnet. Auch nach seinem Tod spricht er noch. Fünfter, durch Glauben wurde Henoch von Gott weggenommen. Er musste nicht sterben. Man fand ihn nicht, weil Gott ihn weggenommen hatte. Gott war mit Henoch zufrieden. Sechster, ohne Glauben kann man Gott nicht gefallen. Wer zu Gott kommt, muss glauben, dass Gott existiert. Er muss auch glauben, dass Gott die belohnt, die ihn suchen. Siebter, durch Glauben bekam Noah eine Warnung über Dinge, die noch nicht geschehen waren. Er hörte auf die Warnung. Er baute ein großes Schiff, um seine Familie zu retten. So zeigte er, dass die Welt falsch handelte. Achter, durch Glauben wurde Abraham gerufen. Er gehorchte und ging an einen Ort, den er später bekommen sollte. Er ging los, aber er wusste nicht, wohin er gehen sollte. Neunter, durch Glauben lebte Abraham in dem Land, das Gott ihm versprochen hatte. Er lebte dort wie ein Fremder in Zelten. Isaac und Jakob wohnten auch in Zelten. Sie bekamen dieselbe Zusage von Gott. Zehnter, Abraham wartete auf eine Stadt mit festen Mauern. Gott selbst hatte diese Stadt geplant und gebaut. Elfter, durch Glauben bekam Sarah die Kraft, ein Kind zu bekommen. Sie war schon alt. Sie glaubte, dass Gott sein Versprechen halten würde. Zwölfter, deshalb kamen von diesem einen Mann viele Nachkommen. Er war schon zu alt. Sie waren so viele wie die Sterne am Himmel und der Sand am Meer. Dreizehnter, alle diese Menschen starben im Glauben. Sie bekamen die Versprechen nicht. Sie sahen die Versprechen nur von Weitem und freuten sich darüber. Sie sagten, dass sie Fremde auf der Erde waren. Vierzehnter, wenn sie so reden, zeigen sie, dass sie eine Heimat suchen. Fünfzehnter, wenn sie die Heimat meinten, aus der sie gekommen waren, dann hätten sie zurückkehren können. Sechzehnter, aber sie wollen eine bessere Heimat, eine himmlische. Deshalb schämt sich Gott nicht, ihr Gott genannt zu werden. Er hat eine Stadt für sie vorbereitet. Siebzehnter, durch Glauben opferte Abraham seinen Sohn Isaac, als Gott ihn prüfte. Er opferte seinen einzigen Sohn. Dieser Sohn hatte die Versprechen von Gott bekommen. Achtzehnter, Gott hatte zu Abraham gesagt, deine Nachkommen werden durch Isaac kommen. Neunzehnter, Abraham dachte, dass Gott Tote wieder lebendig machen kann. Deshalb bekam er Isaac zurück. Es war, als ob Isaac von den Toten auferstanden wäre. Zwanzigster, durch Glauben segnete Isaac Jakob und Esau für ihre Zukunft. Einundzwanzigster, durch Glauben segnete Jakob, als er starb, jeden Sohn von Josef. Er beugte sich dabei auf seinen Stab. 22. Durch Glauben dachte Josef, als er starb, an den Auszug der Israeliten aus Ägypten. Er gab Anweisungen für seine Knochen. 23. Durch Glauben wurde Mose nach seiner Geburt 3 Monate lang von seinen Eltern versteckt. Sie sahen, dass das Kind schön war. Sie hatten keine Angst vor dem Befehl des Königs. 24. Durch Glauben lehnte Mose, als er erwachsen war, es ab, Sohn der Tochter des Pharao genannt zu werden. 25. Er wollte lieber mit Gottes Volk leiden. Das war ihm lieber, als kurz Freude an der Sünde zu haben. 26. Er sah die Schande für Christus als größeren Reichtum an als die Schätze Ägyptens. Denn er wartete auf die Belohnung von Gott. 27. Durch Glauben verließ Mose Ägypten. Er hatte keine Angst vor dem Zorn des Königs. Er hielt sich an Gott, den Unsichtbaren, als ob er ihn sehen könnte. 28. Durch Glauben feierte Mose das Passafest. Er strich Blut an die Türpfosten. So sollte der Engel, der tötete, ihre erstgeborenen Kinder nicht berühren. 29. Durch Glauben gingen die Israeliten durch das Rote Meer wie durch trockenes Land. Die Ägypter versuchten es auch, aber sie ertranken im Meer. 30. Durch Glauben fielen die Mauern von Jericho. Das geschah nach 7 Tagen Belagerung. 31. Durch Glauben wurde die Frau Rahab nicht getötet. Sie hatte die Spione freundlich aufgenommen. Die anderen Menschen gehorchten Gott nicht. 32. Was soll ich noch sagen? Ich habe nicht genug Zeit, um alles zu erzählen. Ich müsste von Gideon, Barak, Samson, Jephtha, David, Samuel und den Propheten erzählen. 33. Sie besiegten durch Glauben Königreiche. Sie handelten gerecht. Sie bekamen Versprechen von Gott. Sie schlossen Löwenmäuler. 34. Sie löschten die Kraft des Feuers. Sie entkamen dem Schwert. Sie wurden stark, obwohl sie schwach waren. Sie wurden stark im Krieg. Sie besiegten die Armeen der Feinde. 35. Frauen bekamen ihre Toten zurück, die wieder lebendig wurden. Andere wurden gefoltert und wollten nicht freikommen. Sie wollten eine bessere Auferstehung bekommen. 36. Andere erlebten Spott und Schläge. Sie wurden in Ketten gelegt und ins Gefängnis geworfen. 37. Man steinigte sie, folterte sie und tötete sie mit dem Schwert. Sie liefen in Schaffellen und Ziegenhäuten herum. Sie waren arm, bedrängt und schlecht behandelt. 38. Die Welt war dieser Menschen nicht wert. Sie irrten in Wüsten, Bergen, Höhlen und Erdlöchern umher. 39. Alle diese Menschen wurden wegen ihres Glaubens gelobt. Aber sie bekamen das Versprechen nicht. 40. Denn Gott hatte etwas Besseres für uns geplant. Sie sollten nicht ohne uns vollkommen werden.